Schritt C, C2. 1. Ach, die Schule. Die hat mir nie Spaß gemacht. Ich war erst in der Krippe und dann im Kindergarten, dann natürlich auf der Grundschule. Meine Noten dort waren so mittel und danach war ich auf der Hauptschule. Die habe ich nach der 9. Klasse mit dem Hauptschulabschluss abgeschlossen. Und jetzt mache ich eine Lehre als Friseurin. Das gefällt mir viel besser als die Schule. 2. Also, ich war natürlich auch erst mal im Kindergarten und dann auf der Grundschule. In der Grundschule hat es mir nicht so gut gefallen. Alles war sehr langweilig. Dann habe ich die Realschule besucht und da war es dann richtig toll. Meine Freunde und ich hatten so viel Spaß zusammen. Ja, und nach der Realschule habe ich dann eine Lehre als Elektriker gemacht. 3. Ich bin insgesamt 13 Jahre zur Schule gegangen und vor der Schule war ich auch noch 3 Jahre lang im Kindergarten. An die Grundschule habe ich ganz schöne Erinnerungen. Dann kam das Gymnasium. Da haben dann vor allem die Noten gezählt und ich musste richtig viel lernen. Mein Lieblingsfach war Englisch. Wir hatten auch eine tolle Englischlehrerin. Deshalb habe ich dann nach dem Gymnasium an der Universität Englisch studiert und bin jetzt selbst auch Englischlehrerin. 4. Ich war nicht im Kindergarten, weil meine Eltern das nicht wollten. Ich bin mit 7 in die Grundschule gekommen. Seit der 5. Klasse gehe ich in die Gesamtschule. Ich bin jetzt in der 7. Klasse. Noch 2 Jahre, dann kann ich meinen Hauptschulabschluss machen. Dann bin ich endlich mit der Schule fertig. Ich habe wirklich keine Lust mehr auf die Schule. Danach möchte ich eine Lehre machen und irgendein Handwerk lernen. Vielleicht Schreiner.